Sein Freund Bicker war nicht zufrieden mit Heberers Schädelbeurteilung der für einen Mann gehaltenen Schamanin. Der fremde Einfluss im Gesicht passte nicht in sein Bild. Der Dürrenberger durfte, damit die These von der bodenständigen Entwicklung der Arier haltbar sein sollte, keine fremden Einflüsse aufweisen. Bicker schreibt in einem Aufsatz: Ich glaube vielmehr, dass wir hier einen etwas primitiven Nachkommen der seit der letzten Eiszeit nachweisbaren alteuropäischen Langkopfgruppen vor uns haben. Und schließt mit der Bemerkung: Ich bitte Heberer, seine Meinung unter diesem Gesichtspunkt noch einmal zu überprüfen. Und was macht Heberer? Er passt seine anthropologische Expertise dem ideologischen Bedarf an. In dem 1940 erschienenen fünfbändigen Sammelwerk »Die Grundlagen der Erbbiologie«, einem Opus Magnum der Rassenforschung, stellt er die menschliche Entwicklungsgeschichte von den frühesten Anfängen an dar. Er bildet auch den Schädel von Bad Dürrenberg ab und charakterisiert ihn, wie Bicker ihm das diktiert hat, als primitiv-europide Bildung. Keine Rede mehr von fremden Einflüssen. Die Ideologie hat gesiegt. Worum es beiden geht: Eine völlige Kontinuität zwischen der alteuropäischen Langkopfgruppe und der heutigen nordisch-fälischen Rasse ist nachweisbar. Asien scheide damit als Ursprungsgebiet aus. Das ist der Traum aller Nazis, den Stammbaum der Deutschen über die Germanen und Indogermanen bis in die Tiefe der Menschheitsgeschichte zurückzuverfolgen. Sie waren schon immer hier. Und unsere Heldin sollte als Kronzeugin dienen.